Suffocating me, suffocating me. Wasting from your time, wrecking it inward. Inward. In the shop for love. Window shop for love heißt so. Kein Geld und einkaufen gehen. Das ist ein pralles Schaufenster. Taschen sind leer. Und da steht eine super, super große Angel drin. Ich würde sagen, 300 Meter auf der Rolle, 60er Schnur, 200er Grundblei. Da könnte man zum Beispiel in Norwegen den ganzen Fjord leer fischen. Und sie zwingen in die EU zu gehen, Hans! Wir werden es heute Abend nicht schaffen, dass Norwegen in die EU geht, aber das geht jetzt sofort weiter, indem man sagt, kein Geld in der Tasche, aber die Angel ist da und das Window und der Shop ist auch da. Angel Shop for Love, Fishing Shop for Love, The Fishing Shop for Love. Okay. Fishing shop for love, fishing shop for love, want it so much, look but don't touch. Fishing shop for love, fishing shop for love, want it so much, look but don't touch. Fishing shop for love, fishing shop for love, son of all man, look but don't touch. Fishing shop for love, fishing shop for love, want it so much, look but don't touch, look but don't touch, look but don't touch, look but don't. Jetzt wisst ihr das. Danke, ihr Angler und Anglerin. Das Verständnis war da.